Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Im dritten Teil unserer Reise nach New Orleans widmen wir uns den vielfältigen Klängen dieser Stadt. In dem Feature, das der Rias erstmals 1982 sendete, folgt Teenie Hagen den Spuren Buddy Boldens, Scott Joplins und Jerry Roll Mortons. Er beschreibt die Verbindung von Musik und sexueller Freizügigkeit im sogenannten Storywheel. Viel Spaß mit diversen Bordellköniginnen und ihren Barpianisten. Ein neuer Kornettist, dessen Name heute allen Jazzfans geläufig ist, betrat die Musikszene. 1894 erhielt der 17-jährige Buddy Bolden den ersten Unterricht auf dem Instrument. Sein Lehrer Manuel Hall, er lebte in unmittelbarer Nachbarschaft in der South Liberty Street, zeigte dem hellhäutigen Bolden die Grundbegriffe auf dem Kornett und unterwies ihn im Notenlesen. Ein Jahr danach spielte Bolden mit eigener Stringband, wechselte aber häufig die Musiker und versuchte sich an etwas Neuem. Da sich der Erfolg nicht einstellen wollte, musste Bolden den Lebensunterhalt tagsüber bei einem Stuckateur verdienen. Manche Band jener Jahre spielte bei Tanzveranstaltungen und Partys den einen oder anderen Titel schon Reggae. Eine entscheidende Änderung trat ein, als der Pianist Scott Joplin aus Sedalia, Missouri, 1899 das Stück Original Rags veröffentlichte. Der Kornettist Buddy Bolden leitete während dieser Zeit eine feste Gruppe. In ihr wirkten mit Willie Cornish Ventilposaune. Von ihm kamen später aufschlussreiche Informationen über seinen Chef. Dann gab's Jefferson Mumford Gitarre, Jimmy Johnson Bass, Cornelius Tillman Schlagzeug sowie die Klarinettisten Frank Lewis und Bill Warren. Mit dieser Formation hatte sich Buddy Bolden einen guten Ruf erspielt. Den Ragtime übernahm Buddy für seine Musik. Damit glückte ihm endlich der Durchbruch. Angebote von zahlreichen Clubs gingen ein. In Bordellen soll er jedoch nie gespielt haben. Wie Rudi Blesch in seinem Buch »Shining Trumpets« schrieb, war Bolden die Schlüsselfigur bei der Gestaltung des klassischen Jazz, des New Orleans-Stils. Da die Buddy Bolden Band keine Aufnahmen gemacht hat, nun einen Titel vom Original Tuxedo Jazz Orchestra. Die Besetzung: Oscar Papa Celestin Cornett, Paul Barnes Tenorsax, John Marrero Banjo, William Ridgely Posaune, Bill Willigan Schlagzeug und Simon Marrero Bass. Black Rag. Storyville. Das älteste Gewerbe der Welt hatte in New Orleans eine lange Tradition, die bis in die Gründungszeit zurückreichte. Mischlingsfrauen, und waren sie noch so weiß, blieb bekanntlich der Zutritt zur kreolischen Gesellschaft versperrt. Viele zogen es vor, die Geliebte eines reichen Pflanzers zu werden, um damit wenigstens finanziell ausgesorgt zu haben. Anfang des 19. Jahrhunderts galt ein Teil der Jarrett Street, der Sumpf genannt, als die härteste Ecke der Stadt. Miese Kneipen, billige Unterkünfte und Bordelle säumten die Straße. Die Frauen waren zäh und konnten wie Männer kämpfen. Der zweite Bezirk lag in der Nähe des French Market. Hier versuchten die Frauen in Saloons und Tanzkneipen, den Seeleuten das Geld abzuknöpfen. Als Serviererinnen gingen sie einer regulären Beschäftigung nach, doch in ihrer Freizeit betätigten sie sich als Dirnen. 1857 legalisierte eine Stadtverordnung die Prostitution, schrieb aber einen bestimmten Bezirk und eine Lizenz für Dirnen und ihre Häuser vor. Der Plan schlug fehl. 20 Jahre später blühte das Gewerbe. Eine bestechliche Polizei und korrupte Politiker drückten beide Augen zu. Ende des letzten Jahrhunderts begann erneut die Diskussion um einen Red Light District. Stadtrat Sidney Story konnte sich endlich am 1. Oktober 1897 mit seiner Forderung durchsetzen. In zwei Bezirken war die käufliche Liebe gestattet, natürlich gegen Gebühren. Das Geld wurde teilweise für gemeinnützige Einrichtungen verwendet, der Rest floss in die Taschen von Politikern. Der kleinere Bezirk lag jenseits der Canal Street im südlicheren Uptown, einem vornehmlich schwarzen Wohngebiet. Die Gegend erreichte nie die Bedeutung wie der zweite Bezirk, der im Süden von der Basin Street, im Norden von der Robertson, im Osten von der Toulouse und im Westen von der Custom House eingeschlossen wurde. Zu seinem Leidwesen musste Stadtrat Sidney Story bald erfahren, dass der Volksmund diese Gegend Storyville getauft hatte. Und nun hören Sie den Franklin Street Blues. Das Stück wurde nach der gleichnamigen Straße aus dem Red Light District benannt. Die alte und rauschende Aufnahme stammte vom schwarzen Orchester Louis Dumain's Jazz Solar 8. Für die Jazzkapellen bedeutete Storyville keineswegs das große Geld. Ihre Auftritte im Bezirk beschränkten sich auf Tanzlokale. In Bordellen wurden sie, mit wenigen Ausnahmen, nicht angetroffen. Das hatte seinen Grund. Die Jazzkapellen mit ihrer 5- bis 7-köpfigen Besetzung waren einfach zu groß für ein Einzelhaus. Außerdem sahen die Madams nicht ein, warum sie für die Unterhaltung ihrer Gäste Geld ausgeben sollten. Dafür gab es ja schließlich Sex und Alkohol. Und daran verdienten sie wieder. Andererseits fand schon das eine oder andere Trio gelegentlich einen Job in einem feudalen Bordell. Im Allgemeinen wurde Live-Musik von Pianisten gespielt. Von ihnen wird später noch die Rede sein. In den meisten Etablissements stammte die musikalische Unterhaltung, soweit sie überhaupt erwünscht war, von einem mechanischen Klavier. Hier erklangen die meisten Werke der klassischen Ragtime-Komponisten von Scott Joplin, Tom Turpin, James Scott oder dem weißen Joseph Lamb. Und nun Tom Turpins St. Louis Rag aus dem Jahr 1903. Storyville hatte seinen großen Erfolg unter anderem dem Blue Book, dem blauen Buch, zu verdanken. Unter diesem Titel erschien um 1900 ein Büchlein, das interessierten Besuchern auf 42 Seiten die Adressen der Bordelle offerierte. Sein Herausgeber Tom Anderson ließ eine Einleitung schreiben, daraus ein Auszug. Was macht das Leben schon lebenswert, wenn man nicht etwas Spaß haben kann? Oder wie ein Sprichwort sagt, lebe solange du kannst. Du wirst noch recht lange tot sein. Der geneigte Leser kann am schnellsten zu den angenehmen Seiten des Lebens gelangen, wenn er diesem Büchlein besondere Aufmerksamkeit schenkt. Er möge sich nicht von goldenen Fassaden verführen lassen, sondern zuerst die nächsten Seiten lesen. Denn dieses Buch enthält alle Adressen, die das Herz eines Mannes höher schlagen lassen. Ein Sternchen vor dem Namen einer Dame kündigt ein erstklassiges Haus an, in dem die schönsten Mädchen und ausschließlich Wein angeboten werden. Der Buchstabe B bedeutet Bierverkauf. Die Nummer 69 bezeichnet ein französisches Haus. Zitat Ende. Thank you. The Entertainer. Die Anzeigen der Sporting Houses lasen sich doch etwas anders als die heutigen. Da hieß es bei Miss Lolly Fisher: Wenn es um schöne Frauen und Spaß geht, müsst ihr Miss Fisher in der Basin Street besuchen. Jede ihrer Damen ist ein Entertainer. Sie können singen, tanzen und sich unterhalten. Was will ein Mann mehr? Miss Fisher besitzt eines der gemütlichsten Häuser im Bezirk. Ihre Ölbilder sollen Tausende von Dollars wert sein. Soweit die Anzeige von Lolly Fisher. Das blaue Buch existierte bis zur Schließung des Bezirks. Insgesamt erschienen 5 Ausgaben, die sich in der Aufmachung ihres Einbandes unterschieden und natürlich auch geänderte oder neue Adressen enthielten. Die Anzahl der Kabarets nahm infolge steigender Popularität ständig zu. Das wiederum hieß für den Bezirk mehr Geld. Das blaue Buch listete in seiner letzten Ausgabe die Frauen auf. Es gab 425 Weiße, 251 Schwarze, 9 Octoroons, 72 weiße Kabarett-Entertainer und 16 farbige Kabarett-Entertainer. Das machte eine Gesamtzahl von 773 Frauen im leichten Gewerbe. Zu dieser Zeit waren viele Clubs und Sporting Houses so bekannt, dass sie ihre Anzeigen vereinfachen konnten. Das Kairo kündigte nur noch orientalische Tänze an. Francis Morris Bagno aus der Conti Street meinte sogar: Bei uns muss jeder von gewisser Wichtigkeit sein, sonst bekommt er keinen Einlass. Bertha Weintal aus der Basin Street buchte eine ganzseitige Anzeige mit dem Text: Mademoiselle Rita Walker ist die orientalische Tänzerin und eine der ersten Frauen in Amerika, die mit bloßen Füßen tanzt. Das blaue Buch ging 1915 zum letzten Mal in Druck. Jede Ausgabe hatte mehrere 10.000 Auflage. Sie wurde entweder von Barkeepern an bevorzugte Gäste verschenkt oder von den Zeitungsjungen des Picayune und Item für 25 Cent verkauft. Storyville hielt für jeden Geldbeutel Amüsements bereit. Der ärmere Kunde konnte beispielsweise in die Iberville Street gehen. Damals standen dort die sogenannten Cribs. Das waren kleine Häuser, an denen bereits der Holzwurm nagte. In ihren verwahrlosten Räumen warteten oft sehr junge, schwarze Mädchen. Sie bildeten die unterste Stufe in der Storyville-Dirnen-Hierarchie. Die Cribs dienten ausschließlich als Arbeitsstätte. Manchmal teilten sich auch 2 Mädchen die Miete. Die Adressen der Cribs wurden natürlich nicht im Blue Book veröffentlicht. Das geschah nur bei den Etablissements der gehobenen Preisklasse und den Luxushäusern. Mehr darüber nach der nächsten Musik. Thank you. Das war Jelly Roll Morton mit der Eigenkomposition Jelly Roll Blues. Die schillerndsten Madams aus dem Red Light District waren Josie Arlington, Countess Willie Piazza, Lulu White und Emma Johnson. Sie sind es wert, etwas näher beschrieben zu werden. Im Alter von 17 Jahren geriet Josie Arlington in die Hände eines Zuhälters, der ihr Arbeit in einem Bordell auf der Basin Street beschaffte. Josie war fleißig und unterstützte sowohl ihren Beschützer Lobrano als auch ihre Familie. Schon in jungen Jahren nannte man sie eine der je zornigsten Frauen der Stadt. Während eines Streits mit einer Schwarzen verlor sie zwar die Hälfte ihrer Haare, biss dafür aber ihrer Gegnerin das halbe Ohr und einen Teil der Oberlippe ab. 1888 machte sich Josie in eigenem Haus selbstständig. Eines Tages geriet Lobrano mit Josie und ihren Mädchen in Streit, in dessen Verlauf er ihren Bruder erschoss. Daraufhin wurde er auf die Straße gesetzt. Josie änderte sich jetzt, nannte sich fortan Lobrano Darlington, ließ nur noch feine Herren herein und verbot alle Prügeleien in ihrem Chateau. Mit der neuen Geschäftspolitik hatte sie Erfolg und konnte bald in ein dreistöckiges, prunkvolles Haus in der Basin Street umziehen. 1905 richtete ein Feuer erheblichen Schaden im Arlington an. Während der Reparaturarbeiten betrieb sie ihr Gewerbe im Haus ihres Freundes Tom Anderson. Vom Schock, den sie durch das Feuer erlitten hatte, erholte sich Josie nie wieder und starb 1914 im Alter von 50 Jahren. Thank you. Midnight Mama hieß der Titel von Jelly Roll Morton. Zu den Mitternachtsmamas gehörte auch die Gräfin. Über die Vergangenheit von Willie V. Piazza wurde kaum etwas bekannt. Sie war ein Octoroon von ganz heller Haut. Man hätte sie leicht für eine Weiße halten können. Willie galt als außerordentlich kultiviert, sprach Englisch, konnte sich auf Französisch, Spanisch und sogar auf Baskisch unterhalten. Sie trug ein Monokel, rauchte russische Zigaretten in einer 60 cm langen Spitze aus Elfenbein, Gold und Diamanten. Ohne Schwierigkeiten konnte sie die Qualitäten der Pianisten im Bezirk beurteilen. Kenner besuchten häufig ihr Haus in der Basin Street nur, um Tony Jackson und Jelly Roll Morton zu hören. Emma Johnson war möglicherweise die zügelloseste unter allen Storyville-Sünderinnen. Die Natur hatte sie benachteiligt und mit einem Hang zum Sadismus ausgestattet. Emma, vor dem Bürgerkrieg geboren, stammte aus dem Bayous. In ihrem großen Haus in der Basin Street zwang sie manchmal 10-jährige Mädchen mit Hilfe von Alkohol zur Prostitution. In ihren Anzeigen für das blaue Buch stand: »Bei mir ist alles erlaubt. Spaß ist das Zauberwort.« Jelly Roll Morton, ihr Hauspianist, wusste zu berichten: »Die haben da eine Menge Dinge getrieben, die man besser nicht erwähnen sollte. Die größte Ironie bestand darin, dass immer die jüngsten und schönsten Mädchen solche Sachen vor aller Augen tun mussten. Sie haben zwar einen Wandschirm zwischen mich und die Mädchen gestellt, aber ich habe einen kleinen Schlitz hineingeschnitten.« Ende des Zitats. Im Verlauf ihrer langen Laufbahn hatte Emma ein Vermögen angehäuft. Als Storyville schließen musste, verließ sie wahrscheinlich die Stadt. Man hat später nie wieder etwas von ihr gehört. Zu dieser Frau passt nur der Titel »Crooked Blues«. In unserer Sendung wurde mehrfach der Name Tom Anderson erwähnt. Wer war dieser Mann und welche Rolle spielte er in Storyville? Thomas Christopher Anderson war das Kind irischer Einwanderer. Seine ersten Cents machte er mit dem Verkauf des Daily Picayune. Als Zeitungsjunge sah und hörte er vieles. Darum konnte er der Polizei bei ihrer Verbrecherjagd nützliche Tipps geben. Als Tom Jahre später ein Restaurant in der North Rampart Street eröffnete, geschah es unter dem Schutz seiner uniformierten und politischen Freunde. Er wurde Vertrauter von Politikern und Kriminellen, weil er schweigen konnte. Seine nächsten Schritte brachten ihm den Astoria Club ein. Er unterstützte Josie Arlington und machte den Fair Play Saloon wieder auf. Als Storyville ins Leben gerufen wurde, saß Tom mittendrin. Bald gehörten ihm Etablissements, die er von Madams leiten ließ. Obwohl die Öffentlichkeit über seine Tätigkeit Bescheid wusste, machte sie ihn 1904 zum Politiker. Seine diversen Ämter in der Legislative übte er 16 Jahre lang aus. Daneben hatte er sich zum mächtigsten Mann in Storyville emporgearbeitet. Der Bezirk wurde deswegen auch Anderson County genannt. Das Ende des Bezirks verhinderte Tom nicht. Im Alter von 71 heiratete er seine langjährige Gefährtin Gertrude Dix, die unter anderem das Arlington für ihn gemanagt hatte. Zu den wohl ein Dutzend Vergnügungsstätten, die Tom in seiner Glanzzeit besaß, gehörte auch das Andersons, Enix, Ecke Basin und Iberville. Es bot vielen Kapellen einen Job, wie etwa den New Orleans Rhythm Kings. Storyville kannte, wie ähnliche Bezirke in anderen Städten auch, Männer und Frauen mit den ausgefallensten Namen. Besonders klangvolle trugen die Zuhälter. Sie hießen Joe the Pimp, Okey Poke der Barmann, Ready Money, Chicken Dick und Sheep Eye, das Schafauge. Der brutalste von all den Typen soll ein gewisser Jelly gewesen sein, auf dessen Konto angeblich 11 Morde gingen. Auf der Seite der Frauen gab es nicht minder klangvolle Namen. Da hießen einige Mädchen aus den Crips Goldzahn Gassi, die flammende Mami, große Schweinchen, Kupferdraht, Straßenkaninchen, Drei Finger Anni, die kaltblütige Carrie, Roher Kopf und Fräulein Ding. Am 10. Juli 1917 wurde Storyville geschlossen. Damit ging ein Stück Musikgeschichte zu Ende. Aber es wurde auch ein Milieu zerstört, das viele unerfreuliche Seiten besaß. Zum Schluss noch einmal Jelly Roll Morton, der sich wie kaum ein anderer Musiker in diesem Milieu ausgekannt hatte. Und damit auf Wiederhören. Thank you. Deutschlandfunk Kultur, Sie hörten den dritten Teil der RIAS-Reihe New Orleans, eine Stadt und ihre Musik. Das Feature von Tini Hagen wurde erstmals 1982 gesendet. In der kommenden Woche begrüßen Sie an dieser Stelle Liesel Karlstadt und Karl Valentin. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.